1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Art und Weise. Ich denke dabei unter anderem heute an neue Alben der britischen Band Mogwai. Dann würde ich die Twilight Sisters auch gerne ins Spiel bringen. Und natürlich auch Leute wie den Ramadan Man oder auch James Blake. Starten würde ich gerne mit einem Duo aus Großbritannien, Chase and Status. Die beiden waren zunächst eine ganze Weile im Drum and Bass verankert, sind aber stilistisch mittlerweile doch in eine ganze Reihe anderer Stile im Grunde reingedriftet. Sehr partiesk, sehr ravey, ihr neues Album No More Idols, auf dem unter anderem neben Dizzy Rascal auch die White Lies zum Zuge kommen und ein Mann namens Liam Bailey. Blind Faith heißt der Titel von Chase and Status, mit dem ich hier heute aufmache. So. Sensation. SR4, gleich noch ein, zwei Sätze mehr zum Spanier Oriol, den wir hier hören, und zum dazugehörigen Label Planet Move. Es geht zunächst weiter mit einer großartigen neuseeländischen Band, The Phoenix Foundation. Hier mache ich mal einen ganz kleinen Break, nachdem wir The Phoenix Foundation gehört haben. Eine hochgehandelte Band aus Neuseeland, die jetzt ihr Album veröffentlicht hat, das heißt Buffalo. Und diese Band kann vieles. Ihre Tracks haben einen unglaublichen Pop-Appeal. Sie driften auch mal kurzzeitig in so Prog-Rock-artige Elemente. Auch Surf und Psychedelic ist dieser Gruppe nicht fremd. Und die Art und Weise, wie insbesondere der Sänger so ein bisschen wie durch einen Vorhang singt, hat einige Leute dazu animiert, diese Gruppe vermutlich nicht nur deshalb, aber für mich ist das so ein Markenzeichen, mit der großartigen neuseeländischen Band The Chills zu vergleichen. Dieser Vergleich ist berechtigt, aber nicht alle von euch werden diese Band kennen, von der ich aber heute auf der Fahrt hier zur Sendung gedacht habe, die könnte ich eigentlich mal in den nächsten Wochen auch mal wieder mitbringen. Die Chills, die ihre besten Jahre so in den 80ern, frühen 90er Jahren hatten. The Phoenix Foundation. Was die mit dem zuvor gehörten Track gemeinsam haben, ist diese Freude, diese Euphorie, die auch bei vielen Tracks des aus Spanien stammenden Künstlers Oriel durchschlägt. Da gab es im letzten Jahr ein Album, ich komme zum Teufel nicht mehr auf den Titel, hab das hier aber häufiger gespielt. Oriel ist eigentlich ein Mann, der sich so eher auf futuristische Hip-Hop-Beats konzentriert. Manchmal gehen ihm die Pferde im positiven Sinne durch, dann bekommen seine Tracks richtig hausigen Einschlag, so wie das eben im Titel Solar zu hören war. Und der wiederum befindet sich auf einer jetzt just veröffentlichten Compilation eines meiner absoluten Lieblingslabels aus England, Planet Moon nämlich, das seit vielen, vielen Jahren sich immer so am Rande der aktuellen Clubmusik, insbesondere der Bassmusik, bewegt, aber sich dermaßen viele Meriten erworben hat, dass fast alle großen Namen im Laufe der letzten Jahre irgendwann auch mal eine Veröffentlichung bei Planet Moo gemacht haben. 14 Tracks from Planet Moo heißt dieser Sampler, auf dem wir unter anderem Iconica antreffen mit einem Beitrag und auch den großartigen Faulty DL. Okay, spielen wir mal ein bisschen Real House Musik hier. Das ist die Dirt Crew mit Deep Cover im Vincenzo Remix. Und dieser Titel stammt von einer wirklich hübsch und gut geratenen Label Compilation des Berliner House Music Labels Mood Music. Der Kopf dieses Labels ist ein gewisser Sasse. Wir hatten uns vor einigen Wochen mal so ein paar E-Mails pingpongmäßig hin und her geschrieben. Und ich habe so den Eindruck, er ist ein ziemlich netter Kerl. Forgotten, a Label Compilation, so heißt das Ganze. Mood Music, das Label. Die Dirt Crew hier mit Deep Cover. 1-4. Ich habe MJ Cole, den wir gleich im Verbund mit Wiley, dem Rapper, hören werden, immer so für mich begriffen und auch beschrieben als eine Art Mozart der Two-Step-Musik, der klassischen New Garage-Musik, die nun schon 10, 12, 13 Jahre auf dem Buckel hat. Damals erschien ein großartiges Album von MJ Cole. In der letzten Woche habe ich den Künstler Photo Machine als eine Art Künstler, als eine Art Schüler von ihm beschrieben, denn besagter Photo Machine, den ich hier schon mal anspiele, der hat sein Handwerk gewissermaßen im Studio von MJ Cole gelernt. Diese neue EP von ihm, Technicolor, gefällt mir ausgesprochen gut. In der letzten Woche, sie hat mehrere Tracks, kam hier ein sehr Dubstep-geerdeter Track daher. Im Grunde dominieren aber auf Technicolor hausige, vertrackt hausige Geschichten. Ich spiele einfach mal die Originalversion auf die Gefahr hin, dass uns das Vokalsample darin vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht. Sollte das der Fall sein, ich bin mir oft gestanden nicht mehr ganz sicher, wechsle ich zu einem Künstler, das kündige ich schon mal an. Der hört auf den Namen Optimum und den müssen wir im Auge behalten. Denn Optimum hat hier auch einen sehr guten Remix bei Photo Machine. Ich aber möchte ihn gleich mit einem eigenen Titel spielen, der heißt Lilly und stammt einmal mehr von dem eben schon mit Lobeshymnen überschütteten Label Planet Moon. So, jetzt finde ich, habe ich aber genug geredet hier. Technicolor. Thank you. Man muss es manchmal aus dem Bauch entscheiden. Für meine Begriffe war es ganz gut zu ertragen. Der Track steht kurz vor seinem Ende und wir schauen auch mal ganz kurz auf die Straße. 1 Live 4 hier. Stauschau. Um 10:30. Es gibt noch einen Stau auf der A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Beckum und Hamm-Üntrop. Unfall 3 Kilometer stockend. 1 Live 4. Richtig, richtig. Um die eben schon mal angekündigte Dramaturgie hier nicht völlig über den Haufen zu werfen, machen wir direkt weiter mit Optimum und Lilly. Na, müsste eigentlich... Alles klar, so, seht ihr wohl. scene here with you. I'm at the front of the army. You're a pig in the game, salami. These people try to argue with me all the time. Don't send me barmy. From no ends could you bar me. Can't make me bread like a sarnie. Cause I'm out in the club with a gal and looking for Nani. Go straight to the zoo or the bamboo club in my new gum, some Armani. I'm a cool guy, R1, R6, won't see man winging on a Harley. But you will see man in trench town puffing on a high grade, visit the yard of Bob Marley. Old Volkswagen, all empty. Tell them the father God sent me. I went from a Uno to a Bentley. I'm a hustler, haters resent me. I tell the Soundwave, please don't tempt me. Your lyrical mind is empty. You got a problem, view your opinion. Might be a hater, check all the symptoms. If I'm getting better in the game, then man are slacking. Why the hell should I bring them? It's my kingdom, what are you thinking? Link a lot of girls, so that's what I'm thinking. Run up on the stage, drop one hook. Where's my brother, get a reload? That's what I'm thinking. I'm the inting, ask anyone who is in tune to the music I do. Give me a distinction, I raise the level up. High belief, even if you don't want to. I move ghosts like Olu and Dimples. Keeping it plain and simple. For the urban scene, I'm a symbol. Proof you can do it. Money, jingle, paper, chasing. In a car racing. One of them big boy sets with a basin. In a meeting, bring the briefcase in. Full of dough like Puffy and Mason. A little while back when bad way ruled. 31 years, I've already been schooled. I didn't want to end up in beef, but my name's already been called. Don't be fooled. Most of them wait for a bar. While I'm out here just taking a dance. It might take long to make it for some. For others, it might go fast. I'm like Sherlock Holmes. Use a little strategy and break your bones in half. Don't roll with a mask if I know I got a complete one. There's no long ting, cause I roll to the task. DIY, I'm fed up with asking. You're gonna see me on a stage when I'm passing. Interview on the TV, I'm laughing. Never mind the buzz cocks, I make your whole household laugh when I'm doing my casting. Tell them I put 100%, they only put half in. I'm the one who's laughing. Some days I don't eat nothing, fasting. My A-list team's gonna last in the game the same as Roll Deep, charting. My mentor, I flew past him, cause he didn't wanna live like a Martian. Now I bet he wishes that he was here right now with the team, laughing. You are listening to a promo copy of Fabric Life 56, mixed by Pearson Sound Ramadan Man. Thank you. listening to a promo copy of Fabric Life 56, mixed by Pearson Sound Ramadan Man. Hier. Der Londoner Club Fabric fackelt nicht lange. Kurz nach einem Mix, den Shackleton dort im Club zusammengestellt hat und der natürlich veröffentlicht worden ist, so muss es heißen, kommt jetzt in Kürze Ramadan Man alias Pearson Sound mit seinem Fabric Mix ans Licht der Öffentlichkeit. 30 Titel, wunderschön, genial ineinander gemischt, die im Übrigen auch nicht auf Klassiker verzichten. Wir haben eben Pinch zum Beispiel mit diesem großartigen Titel Kawali gehört. Hier, das ist Joy Orbison's John Doe Version im Remix in Zusammenarbeit mit Ramadan Man selbst und anfangs MJ Cole zusammen mit dem Rapper Wiley from The Drop. Das sind so die Namen, die mir persönlich auch wichtig erscheinen, wenn man in diesen Tagen und Wochen über James Blake spricht. Faulty DL ist auch so einer. Auch von ihm in Kürze sein Debütalbum You Stand Uncertain. Daraus spiele ich einfach auch schon mal einen Track, der heißt Gospel of Opal, zusammen mit der Sängerin Annika. To see if you can.

1-3-4. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch hier mal mit einigen verspielt driftenden Klängen auf die Pelle rücke. Gerade haben wir eine Kollaboration gehört, die ich persönlich so ohne weiteres nicht erwartet hätte, zwischen Martin Dijkers, vielen von euch sicherlich wohl bekannt, der seine gebrochenen House-Tunes eigentlich traditionell zuletzt immer durch den Dubstep-Filter laufen ließ, und zwischen Mike Slott, der eher für experimentelle, futuristische Hip-Hop-Tracks bekannt ist. Beide haben zwei Tracks zusammen produziert. Collapse Number One heißt das ganze Ding mit zwei Titeln, All City und Painting Fingers. Letzteren habe ich gespielt. Davor ein wunderhübsches, futuristisches R&B-Schlaflied, wenn man so will. Aber bitte das nicht wörtlich nehmen. Einschlafen gilt nicht. Von Jesse Ware und Sampha, der Titel, den ich da eben, dieser kleine Titel gespielt habe, Valentine. Wenn ich Martin Dijkers erwähnte, wir bleiben in den Niederlanden, bis zu den Infos gleich hier auf 1 Live. Dies ist ein Track nach langer Pause, mal wieder von 2562 aus den Niederlanden. Der Track heißt This is Hardcore. Bis gleich. Mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Ägyptens Machthaber versprechen Reformen. Freiburg und Frankfurt trennen sich unentschieden. Und das Wetter morgen auch sonnig. In Ägypten haben heute wieder zehntausende Menschen den Rücktritt von Präsident Mubarak gefordert. Daran änderte auch das erste Treffen zwischen Vertretern der Protestbewegung mit dem ägyptischen Vizepräsidenten nichts. Der versprach unter anderem Pressefreiheit, das Ende des Ausnahmezustands und die Freilassung festgenommener Demonstranten. Einen Rücktritt von Ägyptens Präsident Mubarak schloss der Vizepräsident aus. Die Verhandlungen über die Hartz-IV-Reform sind in die möglicherweise entscheidende Runde gegangen. Spitzenpolitiker von Bund und Ländern sitzen gerade in Berlin zusammen, um einen Kompromiss zu finden. Die SPD-geführten Länder hatten die Reform Ende vergangenen Jahres gestoppt. Ihnen ist unter anderem die Erhöhung von 5 Euro beim Regelsatz zu wenig. Beide Seiten stehen unter Zeitdruck, denn bisher ist geplant, dass der Bundesrat am nächsten Freitag nochmal abstimmt. In Tunesien soll die frühere Partei des gestürzten Staatschefs Ben Ali aufgelöst werden. Die Übergangsregierung hat der RCD alle Aktivitäten verboten. Sie macht die Partei für neue Unruhen in Tunesien verantwortlich. Gestern waren bei Ausschreitungen in der Stadt Kef mindestens 4 Menschen getötet worden. In den USA steht heute Nacht unserer Zeit das größte Sportereignis des Jahres an, der Super Bowl im American Football. Dieses Mal treffen in Dallas im US-Bundesstaat Texas die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers im Finale aufeinander. Vor einem Jahr hatte der Super Bowl in den USA für einen Zuschauerrekord im Fernsehen gesorgt. Mehr als 106 Millionen Amerikaner schalteten ein. Auch das Erste überträgt das Spiel. In gut einer halben Stunde geht es los. In der Fußball-Bundesliga ist das Spiel Freiburg gegen Eintracht Frankfurt torlos zu Ende gegangen. Frankfurt stoppte immerhin die Serie von zuletzt 3 Niederlagen. Kapitän Patrick Ochs: Wenn man die erste Halbzeit sieht, waren wir das klar bessere Team gewesen. Wir haben mehr Torchancen gehabt und schade, dass wir nicht als Sieger vom Platz gegangen sind. Obwohl man auch sagen muss, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so ordentlich nach vorne gespielt haben wie in der ersten. In der zweiten Liga kann Bochum einen Vereinsrekord feiern. Die Mannschaft gewann das 8. Mal in Folge mit einem 2:1 zu Hause gegen Oberhausen. Außerdem setzte sich Duisburg zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit 3:1 durch. Bielefeld verlor bei Ingolstadt 0:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht bleibt es fast überall trocken, bei höchstens 5 Grad. Morgen erst grau, später sonniger, zuerst im Süden. Die Temperaturen erreichen 11 Grad in Unna und Minden. Düsseldorf kommt auf 12 Grad. Am Dienstag wechselhafter. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Beckum und Hamm-Üntrop. Unfall, 3 Kilometer Stau. Ich möchte weitermachen mit einem Mann und seiner Musik, mit der sich zahlreiche Magazine, Blogs, vor allen Dingen auch Tageszeitungen in den letzten Tagen mit einer Vehemenz befasst haben, die fast schon einmalig scheint. Nachdem viele von Ihnen zu Beginn der Woche die Gesangsleistung und die Liedqualitäten von Lena noch weitgehend sehr kritisch unter die Lupe genommen hatten, galt das Interesse zum Ende der Woche hin dem jungen Engländer James Blake und seinem selbstbetitelten Debütalbum. Soll denn das auf einmal Pop sein, was wir da innerhalb von 11 Titeln hören? Wenn ich mal die Gemütslage, die den Deutschen hier immer in den letzten Wochen so unterstellt worden ist, Wochen und Monaten herbeiziehe, der sogenannte Wutbürger, dann ist das, was James Blake auf seinem Album anbietet, im Grunde vom Gemüt her das exakte Gegenteil. Da geht es nicht um Wut, sondern es geht um Innehalten. Es geht um Schweigen und damit verbunden den Wunsch, so hat er selber sich geäußert, dass die Leute innerhalb seiner Lieder auch mal die Gelegenheit haben sollen, zu denken, ihre Gedanken schweifen zu lassen und sich eben nicht von der Musik erschlagen zu lassen. Es gibt einige Leute in der Geschichte der Musik, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das Wesentliche der Musik nicht die Note, der Ton ist, sondern das, was dazwischen passiert, die Pause, das Nichts. Und das ist auf dieser Platte unglaublich ausgeprägt. Man hält wirklich inne. Dieser junge Kerl, 22 Jahre alt, klassisch trainiert am Klavier, ist tatsächlich in der Lage, auf mysteriös magnetischer Art und Weise einen zu fesseln und zum Schweigen zu bringen. Ich habe das vor einigen Wochen hier schon versuchsweise mal beschrieben. als ich auf das James Blake-Konzert einging, das er im Rahmen des Eurosonic Festivals in Groningen gegeben hat. Oft ist da nur seine Stimme, vocoderartig verfremdet. Und wenn man alles reduzieren wollte, dann kommt man zu traditionellen Musikstilen auch. Zum Blues, zum Gospel, wie wir hören werden, möglicherweise auch zum Folk. Ich wurde offen gestanden stutzig, als alter Mann, der ich gelegentlich ja auch mal sein kann, als ich gleich zwei Titel auf diesem Album entdeckte, die auf den Titel Lindisfarne hörten, Part 1 und Part 2. Mir persönlich geläufig ist eine Folkband aus den 60er, 70er Jahren, eine britische Folkband, die so hieß. Und eine andere Bedeutung konnte ich Lindisfarne bisher nicht zuordnen. Dann habe ich das aber sicherheitshalber doch mal recherchiert, bin auf eine kleine einsame Insel gestoßen, die vor der britischen Küste liegt, die heißt auch Lindisfarne. Und es gibt ein berühmtes britisches Kloster. Auch das hört auf den Namen Lindisfarne. An was immer man das festmachen wollte, ich glaube, man könnte es an einen dieser drei Begriffe, Kloster, Insel, Folkband, festmachen. Wir werden Lindisfarne selbstverständlich hören. Ich möchte aber zunächst mal mit diesem überragenden Gospeltitel beginnen, Measurements. Danach hören wir Limit to Your Love, die Single. Einige von euch werden sie mit Sicherheit schon kennen. Aber kein anderer Track auf diesem Album dockt ansatzweise so relativ nah noch bei Dubstep an wie dieser. Und kein weiterer Titel hat diese überragende Pause vor dem Basseinsatz, bei der ich immer wieder erschauere. Freuen wir uns, konzentrieren wir uns gleich allein mal auf diese Pause. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Tracks, die man hören will, aufgrund eines Nichts, was gleich kommen wird. Zunächst Measurements. For

Zwei Titel gerade gehört aus dem Debütalbum des Briten James Blake, 22 Jahre alt. Die eben angesprochenen Titel Lindisfarne 1 und 2 im Verlauf dieser Show noch. I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world alone. There's no sickness, toil or danger, that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. I'm going. 1 Live 4. Es werden immer mal wieder, gerade in den letzten Tagen und Wochen, Vergleiche angestellt zwischen James Blake, den wir eben gehört haben, und dem Londoner Künstler Burial. Auch James Blake kommt im Übrigen aus London. Was die Machart der Tracks der beiden betrifft, sehe ich diese Vergleiche eigentlich eher skeptisch und würde nicht zustimmen. Man muss aber zugestehen, dass die Tracks beider sich in einer, sentimentalen, leicht klagenden Dimension bewegen. Und insbesondere im gerade gehörten Titel kann man vielleicht dann doch von einer gewissen Nähe sprechen. Wir haben Burial als Remixer gehört, und zwar eines Mannes, den ich im Sog von James Blake, dem ich im Sog von James Blake durchaus gute Karten gebe, auch so etwas vielleicht wie einen Durchbruch zu schaffen. Jamie Woon ist ebenfalls ein Brite, hat diesen Titel Wayfaring Stranger im Burial Remix schon vor gefühlt ungefähr 3 Jahren veröffentlicht. So fürchterlich viel gibt es nicht von ihm. Aber vor kurzem erschien ein stark nachgesuchter Titel von Jamie Woon, der heißt Night Air, und den spiele ich hier mal ebenfalls in einem Remix, und den hat angefertigt Ramadan Man. Wir nehmen den Sturm und so das Draußen, was wir alle kennen in diesen Tagen, wir nehmen das einfach mal mit in die Sendung, denn damit geht der Track hier los. Stauschau. Um 11:30 die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Beckum und Hamm-Üntrop nach einem Unfall gesperrt. Im Moment 5 Kilometer Stau. Unser Tipp weicht ab Beckum über die U36 aus. 1 live. 4. Der gerade gehörte Jamie Woon ist mit seinen 26 Jahren nur unwesentlich älter als James Blake. Ich habe mich mal ein bisschen um seine Verwandtschaft gekümmert, wollte mal so ein bisschen mehr über ihn wissen und bin, was liegt im Grunde auch näher, natürlich zunächst auf seine Mutter gestoßen. Diese Frau hört auf den Namen May McKenna und ist bis heute eine gefragte, beliebte Folksängerin. Die Fähigkeiten ihrer Stimme an sich aber haben in der Vergangenheit dazu geführt, große Überraschung, dass besagte May McKenna als Background-Sängerin auch auf Platten von Michael Jackson und Kylie Minogue zum Beispiel zu hören war. Dazu hat sie ihren Bruder Hugh McKenna in dessen Band verstärkt. Dieser Hugh McKenna war Keyboarder und wenn ich sage dessen Band, ist das nur halb richtig, denn der Kopf besagter Band, einer schottischen Band, war natürlich ein ganz anderer. Dieser Mann wäre gestern auf den Tag genau 76 Jahre alt geworden, wäre, sage ich deshalb, denn im Alter von 47 Jahren ist er unglücklicherweise bereits im Jahre 1982 in Belgien an einem Herzinfarkt verstorben. Geboren wurde er am 4. Februar, ist also einen Tag vor seinem damals 47. Geburtstag verstorben. Und ich rede von Alex Harvey und seiner The Sensational Alex Harvey Band, die ich hier einfach mal ins Spiel bringe. Faith healer. We'll be right back. 1-4, ganz kurz zwischendurch. Eine schottische Band der Jetztzeit mit ihrem 7. Album. Von den Anfängen im Post-Rock, teilweise überfallartig vorgetragenen Tracks, hin zu einer fast schon kosmisch zu nennenden Band, Mogwai. Hardcore will never die, but you will. So heißt das neue Album, aus dem ich hier gerade Musik spiele. abandoning now. Bitter memories still haunt. Deadly weapons, life shattered and not the only danger. We should be right, but we should again. Vermin of friends, soldiers of fortune. We should be right, but we should again. Hier. Ganz kurz die Station, Ladies and Gentlemen, Fujiya and Miyagi nach Mogwai, gerade verklungen, Minimal Compact aus dem Jahr 1984 und hier das neue Album von Nicolas Cha, Space is Only Noise. Thank you. Ganz kurz, 1 Live 4, wir stehen wenige Minuten vor den Infos um 24 Uhr. Danach geht's dann weiter hier mit dieser kleinen Show. Hier im Hintergrund, das ist ein Track aus dem neuen Album von Tom Thiel. Bekannt geworden nicht zuletzt durch Sun Electric. Okay, bevor ich hier weitermache, erlaubt vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den zuletzt gehörten Tracks, die ich mit Bedacht versucht habe, so mehr oder weniger ineinander laufen zu lassen, ohne da jetzt fürchterlich groß zwischen zu quatschen. Dieser Tom Thiel ist ein Typ, den ich sehr schätze. Sun Electric ist, da muss man ein bisschen in die 90er Jahre zurückgehen, ein Duo meines Wissens gewesen, das mit sehr schönen, deepen Techno-Tracks immer auch Berührungen hin zu Ambient eine eine ganze Reihe von Aufnahmen und sogar Alben fabriziert hat. Tom Thiel veröffentlicht in Kürze sein Soloalbum, aus dem ich hier, selbst betitelt übrigens, aus dem ich hier eben einen Titel gespielt habe. Und dann dieser unglaubliche Nicolas Cha, gebürtiger Chilene, lebend, wohnhaft in New York, der, wie ich gelesen habe, sein Publikum bei Live-Auftritten mit House-Tracks um die 100 BPM gewissermaßen wirklich zur Raserei bringt. So langsam und gleichzeitig so zündend ist das, was er da veranstaltet. Also ich habe ihn nie auflegen sehen, aber eine ganze Reihe seiner DJ-Dates sind absolut legendär. Er selber, ein junger Kerl, interessiert an allen nur erdenklichen Musikstilen. Das reicht von äthiopischer Musik bis hin, wir konnten das eben vielleicht verfolgen, bluesigen Schlieren, wie überhaupt vieles auf seinem Album Space is Only Noise, wie eingedampft wirkt. Ganz viele Einflüsse. Manchmal ist man auch geneigt, diesen Uraltbegriff Trip-Hop noch als Umschreibung zu benutzen. Aber wer will, wer sich einlässt, der kann tatsächlich eine fantastische Form von Slow Dancing zu diesem Album in einer Linie veranstalten. Nicolas Cha. Und manchmal sind es so gewisse Soundschnipsel, die mich bewegen, das eine Stück ans andere zu spielen. So kam es, dass eben bei Fujiya and Miyagi im Titeltrack des ganz neuen Albums Ventriloquizzing so ein Soundschnipsel auftauchte, der mich unwillkürlich an Minimal Compact denken ließ. Eine eigentlich aus Israel kommende Band, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre nach Europa einwanderte. Amsterdam war fortan ihr Lebensmittelpunkt. Ein belgisches Label, Cramped Discs, hat den Großteil ihrer Platten veröffentlicht. Die Gruppe hat sich, wie ich heute noch gelesen habe, vor 2-3 Jahren wieder neu reformiert. Minimal Compact mit ihrem vielleicht größten Hit, Clubhit Deadly Weapons, habe ich da eben gespielt. So, das wollte ich alles noch loswerden. Jetzt können wir dann endlich weitermachen mit Till Krüger. 1 Live 4, die neue 12er des jungen Stuttgarter Produzenten Till Krüger, der im letzten Jahr aus dem Stand heraus die Aufmerksamkeit nicht zuletzt auch von Sven Veth erregte und jetzt hier mit zwei Titeln neu aufschlägt. The Green und Last Track. The Green habe ich gespielt und näher als es die geografische Entfernung vermuten lassen könnte, sind sich diese beiden Tracks, einmal von Till Krüger und zum anderen von John Daly aus Cork in Irland. Dessen neue Zwölfer hört auf den Titel Tonight und kommt hier im sogenannten Main Mix. 1-4, John Daly, Titeltrack der 9-12er, Tonight im sogenannten Main Mix. Und damit komme ich zu dem Briten Will Saul und seinem eingespielten Partner Tam Cooper. Was ich an Will Saul unter anderem schätze, ist die Tatsache, dass er ein Label namens Aus beschreibt. Und auf diesem Label dockt gewissermaßen hin und wieder auch der von mir geliebte und geschätzte Joy Orbison an. Daneben oder das eigentliche Label von Will Saul heißt aber Simple und begeht jetzt die 50. Veröffentlichung. Grund genug, dass Will Saul und Tam Cooper hier ein dickes Paket von insgesamt 8 Tracks raushauen in verschiedenen Remixen. Da sind auch Freunde wie zum Beispiel die New Yorker Wolf and Lamp zum Zuge gekommen und ein Mann, an den ich sowieso anlässlich der heutigen Sendung denken musste, denn auch er beherrscht die Kunst des James Blake, Stücke so zu entleeren, dass sie zu einer unglaublichen Magie geführt werden können. Sein Name ist Fink und als ich vor einigen Monaten einen Sideshow-Remix von einem seiner Stücke spielte, hielt ich beide für unterschiedliche Personen, musste mich dann aber unter anderem von einem Hörer aus Hamburg aufklären lassen, dass Sideshow Fink ist. Entsprechend hören wir jetzt den Sideshow-Remix von High Low, einem der Titel, die Will Saul und Tam Cooper hier auf ihrer 50. Veröffentlichung untergebracht haben. Mit dem nächsten Track komme ich zu einem Label aus Frankreich, um das es in letzter Zeit ein ganz klein wenig ruhig geworden ist. Die Rede ist von Ed Banger. In dieser Woche geht Busy P zusammen mit DJ Medi auf Tour. Auf dem Ed Banger Label nämlich ist eine Mix-Compilation erschienen, Let the Children Techno, nach einem Titel von Mr. Oizo. 20 Titel sind drauf, die üblichen in An- und Abführungen verdächtigen, die man hätte vermuten können. Beiträge zum Beispiel von Disco Dein, von Feeds, von Breakbot oder auch Para One. Überraschenderweise haben aber auch Titel von Flying Lotus, von dem verrückten Briten Ride On oder auch von diesem Mann ihren Weg auf dieses Album gefunden. Am 12. Februar, kommender Samstag, Busy P und DJ Medi im Looney Land in Köln. Und DJ Medi mit einer Mix-Compilation für das französische Ed Banger-Label und beide am kommenden Samstag in Köln im Looney Land. Dieser Beitrag aus der Compilation übrigens von niemand anderem als Scream Boat Party. Like a prisoner on the run. 1-4, mit diesem Album machte ich heute die Sendung auf. Jason Status, No More Idols heißt ihr neues Werk mit zahlreichen Gästen und Stimmen. Dazu zählen auch die White Lies, die sich für meine Begriffe hier im Titel Embrace eigentlich gut schlagen an der Seite von Jason Status. Ganz kurz, lästige Vergleiche in Richtung der White Stripes müssen The Kills nicht mehr fürchten. Die White Stripes haben gerade offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. The Kills stehen vor einem neuen Album. Satellite gibt's vorab, dieser Titel hier. without tact to read. She'd take a shot to me. Beacon, don't fly too high. Beacon, don't fly too high. For all the time, playful crime in rain. Worth it being cold, roofing for the lanes. Lesson lost again. Lesson lost again. Keep our table bars with fees and favors gone, cracks and sabers pass. And a light that sometimes shone, wanton borrowed gun. Want and borrow gun. Kestrels breathe, looking farther than I can see. Without tact to me, she'd take a shot to me. Beacon, don't fly too high. Beacon, don't fly too high. Beacon, don't fly too high. I know why that sounds sometimes strong. 1 Live 4. Eben zweimal die ebenso verblüffende wie betörende Stille im Album des James Blake. Erneut gespielt mit zwei Titeln, und zwar denen, die ich im Verlauf der Sendung vorher schon mal erwähnt hatte. Lindisfarne Part 1 und Part 2. Insbesondere der zweite Teil hatte zum Ende hin regelrechte Anflüge eines Folksongs, wenn man so will. Und deshalb habe ich dann einfach mal die amerikanische Band Akron Family angeschlossen, die mit diesem Phänomen Folk, das ja sehr oft auch von mir in den Mund genommen wird, sehr frei umgeht. Free Folk, Freak Folk, zersetzt mit Synthesizern, aufgerüttelt, aufgewirbelt gewissermaßen mit heftigsten repetitiven Gitarrenriffs. Eine unberechenbare Band, die ich ausgesprochen schätze, mit einem neuen Album, Akron Family. Das Album heißt Same Title 2, The Cosmic Birth and Journey of Shinju TNT. Was mag es nur bedeuten? Die Band selber lässt verlauten, sie selber wüsste es nicht genau. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr. Wir können noch zwei Titel spielen. Und da habe ich mich entschieden, zunächst für einen aus dem neuen Album der englischen Instrumentalband Codes in the Clouds, die Ende letzten Jahres mit einem sehr ambitionierten Remixwerk daherkam und jetzt soeben ein neues eigenes Studioalbum veröffentlicht hat, bereits Mitte Januar. As the Spirit Wanes heißt das. Daraus läuft hier im Hintergrund schon Musik an. Und beschließen möchte ich die heutige Geschichte mit dem neuen Album der amerikanischen Band The Twilight Singers. Das heißt Dynamite Steps und erinnert mich persönlich an die großartigen Sub-Pop-Souligen Momente der, wenn man so will, Vorläuferband Afghan Whigs um den damaligen und auch hier, jetzt habe ich mich verrannt, Kopf, Greg Dulli, so kann man es vielleicht dann doch sagen. Twilight Singers, Codes in the Clouds hier. Mein Name ist Klaus Vier, ich möchte mich ganz kurz bei dir und euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann bei Gelegenheit wieder hören. Ciao, macht's gut.